tief und rein, noch sind sie nicht verschwunden. Ein Ozean könnte tiefer sein, bist du in ihnen versunken. Kein Philosoph, kein Sagenlicht könnte es jemals beschreiben. Wenn dieses blaue Augenlicht erneut das Licht der Welt erblickt. Doch so dein Will ist hier verborgen in den Nächten. Den Ursprung unserer Art im Herzen zu verpesten. Es greift das Tier mit scharfen Pranken in die Wiege unseres Standes und die Wurzel unseres Landes verdorrten wegen seines Handels. Doch wenn da dieser Schöpfung bleibt, wer fliegt mit sich, fliegt wieder gleich. Wenn niemand weicht von seinem Vater, kämpft wie 300 aus Sparta. Unbezwingbar ohne Gleichen, da würden 300 schon reichen, um dem Tier den Teufel gleich die Schlauen aus der Hand zu reißen. Die Schöpfung dieses Schlages und gemeißelt Rotenstein.